Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2013. Achtlose Polemik gegen die Urheberrechtsreform. Die am 23. April lancierte Kampagne der VG Wort »Wir geben Acht aufs Wort« wurde von den NRW-Piraten mit großer Irritation wahrgenommen. Die Urheber, Autoren und Kreativen werden vorgeschoben, um ein marktfixiertes Bild von Kultur und Kreativität zu vermitteln. Der soziale Aspekt, der für Künstler auch sehr attraktiv ist, wird ausgeblendet. Nutzerinnen und Nutzer des Internets werden pauschal als potenzielle Raubkopierer und Piraten verurteilt. Die durch das Internet rasant gewachsene Kultur- und Kunstlandschaft ist nicht nur ein Markt, sondern genauso Kultur und Beitrag. Auch und vor allem jenseits von ökonomischen Aspekten, kommentierte Daniel Schwert, medienpolitischer Sprecher der Piraten im NRW-Landtag, die 8 Positionen, die auf der Kampagnen-Webseite veröffentlicht wurden. Zwar bezieht sich die Verwertungsgesellschaft in ihrer Positionierung auch auf freie Lizenzen wie Creative Commons, jedoch bleibt der Eindruck eines informierten und zeitgemäßen Umgangs mit dem Internet als Kulturträger hinter hohlen Phrasen und veralteter Polemik zurück. Besonders problematisch ist hierbei die pauschale Verurteilung der Fair-User-Praxis aus den USA und die fast panische Verteidigung der Schutzfristen von urheberrechtlich geschützten Werken. Der Tiefpunkt dieser von der Verwertungsgesellschaft vertretenen Positionen ist jedoch der Ruf nach Aufklärung von Schulkindern bezüglich des Schutzes von geistigem Eigentum im Schulunterricht. Auch auf Bundesebene hat sich Bruno Kramm zur Kampagne der VG Wort bereits durch einen Blogpost geäußert. Der Zeitpunkt der Kampagne ist jedoch der eigentliche Clou, denn ein wichtiges Urteil im Rechtsstreit zwischen dem Urheber Dr. Martin Vogel und der VG Wort steht unmittelbar bevor. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akavaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.